Da kam er zu sich. »Am Tage danach?« rief er aus und sprang jäh von der Bank auf. »Ja, wird denn das überhaupt geschehen? Wird es denn tatsächlich geschehen?« Er ging fort, ja, er rannte beinahe fort. Er wollte nach Hause zurückkehren, doch das war ihm plötzlich schrecklich widerlich. Eben dort, in diesem Winkel, in diesem schrecklichen Kasten, war das gereift, nun schon seit mehr als einem Monat. Und er ging achtlos weiter, wohin die Füße ihn trugen. Sein nervöses Zittern ging in ein fieberhaftes über. Er empfand Schüttelfrost. Frost in dieser Hitze. Fast unbewusst begann er mit großer Anstrengung alles, was ihm begegnete, zu betrachten, als suche er gewaltsam Ablenkung. Aber das gelang ihm schlecht. Er versank immer wieder ins Sinnen. Wenn er aber auffahrend wieder den Kopf erhob und sich rings umblickte, vergaß er sofort, worüber er soeben nachgedacht hatte und wo er war. In dieser Weise durchwanderte er die ganze Wassiljew-Insel, kam an die kleine Newa, den nächsten Mündungsarm, überschritt die Brücke und wandte sich den weiteren Delta-Inseln zu. Das frische Grün und die erquickende Luft taten seinen müden Augen wohl, die an Stadtstaub, Kalk und an beengende und bedrückende Häuser gewöhnt waren. Hier gab es weder dumpfe Luft noch Gestank noch Schenken. Doch es währte nicht lange und auch diese neuen, angenehmen Empfindungen gingen in krankhafte und aufregende über. Ab und zu blieb er vor einer tief im Grün liegenden Datscha stehen, blickte durch den Zaun hindurch und sah in der Ferne auf den Balkonen und Terrassen elegante Frauen und in den Gärten spielende Kinder. Besondere Aufmerksamkeit schenkte er den Blumen. Die schaute er am längsten an. Er begegnete auch schönen Wagen, Reitern und Reiterinnen auf den Wegen dieser Anlagen, verfolgte sie voll Neugier mit den Blicken und vergaß sie, noch bevor sie seinen Augen entschwunden waren. Einmal blieb er auch stehen und zählte sein Geld nach. Es waren etwa 30 Kopeken. 20 gab ich dem Schutzmann, 3 für den Brief Anastasia. Also habe ich gestern den Marmeladows 47 oder 50 Kopeken hinterlassen, dachte er, indem er aus irgendeinem Grunde nachrechnete. Bald aber hatte er vergessen, warum er das Geld aus der Tasche hervorgeholt hatte. Er erinnerte sich wieder daran, als er an einem kleinen Restaurant, einer Art Garküche, vorbeiging und fühlte, dass er Hunger hatte. Er trat ein, trank ein Gläschen Branntwein und nahm eine Pastete, die er auf dem Wege zu Ende aß. Er hatte schon sehr lange keinen Branntwein mehr getrunken, der tat denn auch im Nu seine Wirkung, obschon es nur ein einziges Gläschen war. Seine Füße wurden schwer, und er fühlte einen starken Drang zu schlafen. Er wollte nun doch nach Hause gehen. Als er aber die Petrowski-Insel schon erreicht hatte, blieb er in völliger Erschöpfung stehen, ging abseits des Weges in ein Gebüsch, fiel aufs Gras hin und schlief im selben Augenblick ein.